mächtige Ströme des Segens, lass sie durchfluten die Welt. Sende die Zeit der Erquickung, labe das dürstende Feld. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herz des Teufels, so küss mich, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, hört ihr das Rauschen von fern? Über die Herzen der Sünder kommt's wie vom Geiste des Herrn. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herz des Teufels, so küsst dich, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, sende sie, Herr, uns noch heut. Jetzt, wo wir fliehend uns beugen, jetzt, wo die Herzen bereit. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herz des Teufels, so küss.